Ist ja in Ordnung hier. So, was kommt hier hin? Ein Urlaub und der Land. Hallo? Ah, hallo? Ja. Bitte setzen Sie sich. Ich bin sofort bei Ihnen. So, jetzt aber. Wen haben wir denn hier? Max und Maschu. Terrorzelle Creamspeak. Hier, von der Erde. Bewerber für terroristische Aktivitäten. Also, erstmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Wir haben schon so viel von Ihnen gehört und das ist wirklich eine... Ja, komm, hier, verstanden. Mein Name ist Hermann Sloyd und ich bin Personalakquisiteur der ISIS Außenstelle. Sie beide hatten sich auch meine Position beworben und, So, hier sind Ihre Akten. Sie wollen sich also als intergalaktische Terroristen... Ganz richtig, ja, genau. Haben Sie denn Berufserfahrung? Also das System war uns ja schon immer zuwider. So. Absolut zuwider. In der Schule habe ich mehrmals den Schwimmunterricht geschwänzt. Also bestimmt dreimal, mindestens. Ich hab mit 15 mal ein Bounty im Edeka geklaut. 3 Wochen Hausarrest, Beuger. Und ich hab im Herbst nie ein Unterhemd angezogen, wenn mir das meine Mutter gesagt hat. Mit zwölf habe ich mir einen Ohrring stechen lassen. Mit der Erlaubnis von meiner Mama, aber ging ganz klar gegen die herrschende Klasse. Ja, also und wir haben ja auch also irgendwie den Präsidenten so ein bisschen ermordet. Ermordet, genau. Genau, kaltblütig ermordet. Ja, also eigentlich hatten ja wir, ISIS, den Anschlag verübt. 2 unserer Top-Außendienstmitarbeiter waren mit dem Anschlag beauftragt, aber scheinbar seid ihr den beiden zuvor gekommen. Seitdem haben wir auch nichts mehr von unseren Leuten gehört. Spurlos verschwunden. Aber Ehre wem Ehre gebührt. Das war gute Arbeit. So, also leicht können sie ja natürlich nicht einfach für uns arbeiten lassen. Das muss ja alles strikt nach Protokoll laufen. Ja, also Terrororganisation ohne Organisation geht ja auch nicht. Genau, richtig. Also, hier. So, hier steht, Sie sind 30, Herr Mascho. Studieren immer noch. Was haben Sie denn in den letzten Jahren so gemacht? Das ist ja schon ein dickes Loch in Ihrem Lebenslauf. Ja, schon Revolte gegen das System, ne? Also, aber halt eher im Privaten. Vorbereitungen, Pläne schmieden und natürlich ein paar Minijobs nebenher. Man muss ja auch von was leben, ne? Wenn man dreimal die Woche arbeitet, kann man sich halt nicht immer um das Stürzen des Systems kümmern. Versteht sich ja von selbst. Ich war auch recht viel in den sozialen Netzwerken unterwegs, also Community-Arbeit. Also einige Schlachten habe ich ja schon geschlagen. Aber jetzt Konkretes, ist ja auch immer schwer, einen Stempel auf Revoluzzerarbeit zu drücken. Man kriegt ja kein Diplom für das Umwerfen der Gesellschaft aus dem Verborgenen und außerdem gibt es ja auch nicht wirklich... also der Anschlag auf den Präsidenten, also der war aber auch also von langer Hand geplant. Also wir haben da schon einige Stunden an Zeit und Arbeit. Nee, komm jetzt. Ich habe jetzt aber den Herrn Maschow gefragt. Nee, klar. Der Anschlag, das hat natürlich gedauert, den zu planen. Ich habe mir dann auch noch ein Gap hier gegönnt. So ein Jahr Bomben-Travel am Hindukusch. Aber bei den ganzen Höhlen da, also man findet ja niemanden. Die Szene ist ja seit Jahren tot. Aber... Ja, das hat's schon gebracht, ne? Also solche Erlebnisse und Erfahrungen für den Beruf, die man in so einem Jahr sammelt, die sind ja nicht mit Gold aufzuwiegen. Also wirklich nicht. Also radikalisiert habe ich mich dann aber selber. Ja, verstehe. Herr Röbel, Sie studieren jetzt auch schon etwas länger. Wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Also ganz klar im Himmel, ne? Also hier, 70 Jungfrauen und so, das volle Programm. Klar. Also verstehen Sie, wir wollen jetzt halt auch mal Nägel mit Köpfen machen. So, deswegen sind wir ja bei Ihnen. Ah, sehr gut. Ja, das sieht ja schon mal alles ganz gut aus. Ich gehe davon aus, dass Sie den Jahresbericht gelesen haben. Ja, klar, absolut. Also die ganzen 503 Seiten, genau. Ja, ja, alle drei. Sehr gut. Dann müssen Sie also, dass uns die Zeit davonläuft. Seitdem in der Galaxis das bedingungslose Grundeinkommen gilt, haben wir ja erhebliche Probleme in der Jugendarbeit. Uns fehlt es einfach an der Basis. Und die Geschäftsleitung sitzt mir im Nacken. Wir brauchen deshalb mal wieder was Großes. Die wollen Ergebnisse sehen. Wie? Ist natürlich mal wieder uns überlassen. Aber wenn die wüssten, was wir hier unten für eine Arbeit machen... Aber ich schweife ab. Wir brauchen was Großes. Und da kommen sie ins Spiel. Nächste Woche findet der Miss Universe Schönheitswettbewerb statt. Sie haben sich ja mit der Ermordung des Präsidenten schon einen Namen gemacht. Und wir wollen Sie dabei haben. Boah, ja, ich weiß nicht. Also meinen Sie, wir können es mit denen aufnehmen? Das sind doch bestimmt alles Topmodels. Und rein technisch sind wir auch keine Frauen. Vielleicht mit ein bisschen Make-up. Ein Anschlag, Sie Idiot! Keine Teilnahme, ja Gott. Ach so, natürlich, klar. Anschlag, ja. Also, wir haben einen Anschlag bei der Preisverleihung geplant. Eine Bombe direkt bei der Kür der Siegerin wird ein Riesending. Die ganze Galaxie schaut zu. Also vielleicht könnten wir erstmal im Privaten... Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen. Voll und ganz. Gut. Glauben Sie mir, normalerweise lassen wir sowas nicht von Anfängern machen. Aber die Basis... Das ist eine Schande, ist das. Riesenschande. Wir haben momentan nicht die Kapazitäten. Sie sind also angestellt. Willkommen bei ISIS. Vielen, vielen Dank, Herr Lloyd. Also es bedeutet uns wirklich enorm viel, dass Sie uns da die Möglichkeit... Sparen Sie sich das. Ich will Sie nächste Woche bei der Misswahl sehen. Also machen Sie sich schon mal auf den Weg. Alle Instruktionen bekommen Sie per Postmail verschlüsselt zugesandt. Verkleidung, Papiere sind in diesen beiden Rucksäcken. Ach ja, bevor ich es vergesse, warten Sie mal hier. Scheißding hier, kann doch nicht wahr sein. So, hier ist Ihr Kosmos-Bomben-Bausatz, schon fertig zusammengebaut. Stift, Papier fürs Bekennerschreiben und jeweils eine Ausgabe des Y-Sefts mit Spionageset für die Unterhaltung unterwegs. Meine Herren, viel Glück und denken Sie daran, wir zählen auf Sie. Und Röbel... Haben Sie ein Auge auf diesen Maschu? Der scheint mir nicht ganz helle. Ja, klar. Also, ich werde da schon drauf auf. Ach nee. Ach, Herr Lloyd, Entschuldigung, könnte ich vielleicht noch so ein Y-Heft haben? Ich habe jetzt beim Aufmachen irgendwie hier die Spionagekamera fallen gelassen und die ist jetzt halt... Ja, die ist jetzt halt kaputt. Und ist jetzt auch unfair, wenn der Max eine Kamera hat und ich... Ja, Autopilot an. So, die Koordinaten eingeben. So, Nebulon mitten im Nebulon. So, auf geht's. Und jetzt heißt's warten. Kinders, ey. Was für eine Woche. Space-Terroristen. Das erste Mal im Casino. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war schon mal im Casino. Du hast mir wieder irgendwas ins Skript geschrieben. Das ist wieder... Also, siehst du mal, wie wenig wir uns kennen. Never break character. Space-Terroristen, das erste Mal im Casino, besser. Das erste Mal eine Frau, fast nackt gesehen und endlich irgendwann, mal, beim nächsten Mal ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch. Yes. Worüber wollen wir heute reden? Es ist. Ich würde kurz einen Disclaimer ganz am Anfang mal raushauen. I am now a woman. Nein. Ich habe mir irgendwie irgendwann nachts oder so auf die Zunge gebissen vor ein paar Tagen oder gestern oder weiß ich auch nicht. Und auf jeden Fall habe ich deswegen jetzt, also kann sein, dass ich so ein bisschen komisch spreche, weil ich vorbeisprechen muss. Nein, weißt du, wenn du immer so eine Vermeidungshaltung einnehmen musst mit der Zunge so und dann als, nur noch so. So als würdest du wissen, dass Trump jederzeit von hinten um die Ecke kommt und ziemlich an den Hodensack genau so greift. And now, let's talk about Trump some more. deswegen laufe ich auch immer rum wie Quasimodo, weil ich immer glaube. Habe ich letztens auch gehabt. Ich habe mir letztens auf die Zunge gebissen. Ich bin nach Hause gefahren, hatte eine Nachtschicht bei den Flüchtlingsjungs. Alles war cool, den ganzen Tag frei, stehe beim Aldi auf dem Parkplatz. Ich parke da immer, obwohl ich nicht darf. Nicht da. Junge, hättest du das nicht mal im Space-Interview sagen können. Mann, Alter. Und dann denke ich, alles cool, beiße in einen frischen Kaugummi, und auch gleichzeitig, in meine frische Zunge. Was ist das denn für ein geiler, Ausdruck? Ich habe ihn so einen richtig frischen, so vom Lava-Grill gerade runtergeholt, so medium rare, so ein richtig geiles, saftiges Kaugummi, schön mit Barbecue-Soße oben drüber. Genau. Und dann habe ich in eine richtige voll rare Zunge gebissen von mir. Nice. Hast du eigentlich Zunge schon mal gegessen? Rinderzunge und so? Boah, nee, ich glaube, ich habe das Krasseste, was ich mich getraut habe, war irgendwie Hühnerherzen. Und ich wusste, das war so ein Ding, wo ich vorher schon sagen konnte, so, I'm gonna hate that. Und dann habe ich einfach so aus Courtesy das halt probiert und ich dachte so, ja, das ist ungefähr genauso scheiße, wie ich es mir vorgestellt habe. Halt so latschig und na. Ja, meine Oma hat das früher immer gehabt. Richtig, also Zungenwurst, also nicht so eine ganze Zunge, riesig. Ist das so eine medical condition? Ja, meine Oma hat Zungenwurst. Ich glaube, die macht es auch nicht mehr lange. Ja. Natürlich alles Quatsch, meine Oma ist schon lange tot und und Zungenwurst gab es immer und ich habe noch nicht mal probiert. Vielleicht ist sie deswegen gestorben, an Gram. Jan Böhmermann hat das Wetten, dass gemacht und ich habe es noch nicht gesehen, obwohl ich mir fest vorgenommen habe, es mir anzugucken. War das schon? Ich habe nur mitbekommen, dass es angekündigt wurde. Ich habe gar nichts mitbekommen. Wir sind ja im Space, müssen wir auch noch überlegen, wir sind im Space. Wir kriegen alles nur mit Zeitverzögerung. Das wäre jetzt dann voll das Plothole, weil dann könnten wir gar nicht über aktuelle Sachen reden. Aber wir brauchen einen MacGuffin, der jetzt quasi erklärt, warum wir manche Sachen mitbekommen, manche nicht. Und ich habe einen ganz guten, und zwar... Wir müssen erst erklären, was der MacGuffin ist. Ich habe dem Max nämlich vor 2 Wochen erklärt, was der MacGuffin ist und wie man das so mit neuen Sachen macht. Und seitdem ist es mein Lieblingswort benutzen. Und ich bin total proud, dass jetzt rauskommt. Der MacGuffin gilt im Film als ein Gegenstand, der eigentlich nur da ist, um eine Plot-Device zu sein. Also der irgendwie den Plot, die Geschichte vorantreibt, wie zum Beispiel der Ring von Herr der Ringe, wobei das nicht ganz stimmt, der ist ja auch mehr. Oder im neuen Star Wars das Lichtschwert von Luke Skywalker, das Rey findet, was irgendwie die Geschichte voranbringt. Und es macht ja dann in diesem Fall auch erstmal noch gar keinen Sinn, dass es da ist. Und so einen MacGuffin brauchen wir bei uns in Space. Das sollte schon wieder so eine Meta. So, Meta. Space Matter. Und der Space Matter MacGuffin, den ich mir jetzt mal kurz aus dem Ärmel schüttele, ist, dass im Space Universe die Gesetze zur Netzneutralität gescheitert sind. Das heißt, dass manche Daten einfach bevorzugt behandelt werden, weil die auf quasi den Datenhighways daher cruisen. Das ist in Thailand jetzt so, ne? In Thailand kriegst du nicht mehr alle SMS. Ach echt? Sondern nur Sachen, ich meine, es war Thailand. Da ist jetzt auch der König gestorben. Ach ja, die konnten jetzt bei MedDoctor, bei WebMD wahrscheinlich nicht nachgucken, was für eine Art von Cancer der hatte und deswegen ist er jetzt gestorben. Das ist alles, genau, alles nur wegen der Netzneutralität. Aber also, es ist wirklich so, du kriegst nur SMS'en, die nicht irgendwie durch... Also die nicht geblacklistet wurden. Echt? Das ist ja pervers. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine SMS schreiben würde mit schau dir mal die Bilder von den 3 Jungs an, die ich hier gemacht habe, dann kann es sein, dass du die nicht bekommst. Mensch, das ist eigentlich ein schlechter Tag für Pädophile. Ist mal wieder ein schlechter Tag für pädophile WhatsApper in Thailand. So, aber ganz kurz, darf ich mir ganz kurz den Gedanken zu Ende ausführen, weil ich glaube, das würde sogar einigermaßen Sinn ergeben, weil man stelle sich jetzt mal vor, ne, es gibt dann irgendwie Superprotonen-Whatever-Bullshit-Light-Wormhole-Data-Übertragung im Space. Mhm. Ich bin noch dabei. Und dann gibt's, und das ist halt, ne, das Super-Ding, und dann gibt's halt manche Sachen, die halt, wenn die nicht bei, keine Ahnung, T-Mobile gesponsert sind, wie auch immer, whatever, dann werden die halt, kommen die halt nicht so gut durch die Daten, müssen irgendein veraltetes System benutzen. Und das potenziert sich ja in Space total, weil die Distanzen einfach viel größer sind. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weißt du? Du hast das mich jetzt total verloren bei Telekom. Aber ja, ist auch egal. Das stimmt. Also wir wollten das Einzige, was ich erklären. Eigentlich, meine Kernaussage war eigentlich, O2 hat einen scheiß Kundenservice und ihr geht mir alle tierisch auf den Sack. Wir müssen übrigens sagen, da wir uns momentan im Nebulon B-Cluster befinden, wird diese Folge nicht am Montag, sondern erst am Dienstag eure Endgeräte und damit Ohren. Oder wir wollen niemandem zu nahe treten, vielleicht nur Ohr. Es kann sein, dass jemand bei den Hörern nur ein Ohr hat oder gar keins. Also Spoiler Alert, jetzt wo wir das abschicken, ist die Erde natürlich längst schon explodiert. Wenn man keine Ohren hat, kann man uns aber auch nächste Woche bei Tastify schmecken, anstatt hören. Wir verschicken dann alte Unterhosen und Socken von uns, das Gefühl einer Folge Creamspeak. Ich habe mein Tasty Underpants Game hat mit den japanischen Höschenautomaten 2004, glaube ich, aufgehört und danach habe ich nichts mehr mitbekommen. Mehr hat sich bei mir kulinarisch auch nicht mehr getan danach. Bis du dann mit dem Penischef angekommen bist. Boah, der Penischef, der war was. Wo hatten wir den? Ich glaube Folge 12 oder so. Ich glaube ja, es war Folge 12. Weiß ich nicht. Apropos Twitter, wollen wir, bevor wir uns einem wichtigen, tiefsinnigeren Thema widmen, vielleicht einem kleinen Leser/Hörerbrief widmen? Ja, wenn wir einen haben. Ich wusste nicht, dass wir einen haben. Wir haben einen. Nice. Und zwar hat der gute Vincent, a.k.a. Slatibartfass, weißt du, wer das ist? Also, du meinst jetzt den Charakter oder den Twitter-User? Ja, den Charakter. Nein, Slatibartfass ist doch meines Erachtens nach aus Douglas Adams, Panhalter durch die Creamy Galaxis, der Dude, der die Welten baut, der Planetenbauer, ne? Richtig. Ja. 5 Punkte. Nice. So, und ding, er fragt, ding, ding, ding. @RealCreamSpeak. Könntet ihr nicht mal darüber reden, wie man sich generell kritisch mit Themen auseinandersetzt? Viele können das ja nicht. Die Antwort ist nein. So, was ist nächste Woche? nein, natürlich machen wir das. Das mit dem kritisch mit Themen auseinandersetzen, ich hab erst gedacht, das wäre so ein kleiner versteckter Diss. Und ja, jetzt, ich glaube. Jetzt setze ich mich übrigens schon kritisch damit auseinander. Und wie man es so macht, als kluger, selbstbewusster junger Mensch, denkt man sich, bei allem, was man gesagt bekommt, hat er was gegen mich? Ja, ist genau. Das vielleicht, und es klingt nämlich erst so. Aber es klingt wirklich so ein bisschen so, weil wir sind der Podcast, der immer versucht, sich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen. Genau, wir versuchen das ja die ganze Zeit. Und dann aber vielleicht könnt ihr nicht mal darüber reden. Vielleicht ist das auch einfach wirklich ein ernst gemeinte, ein philosophischer Aufruf zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn ihr euch mal nicht über ein bestimmtes Thema oder mit einem bestimmten Thema kritisch auseinandersetzt, sondern mit der kritischen Auseinandersetzung von Themen kritisch auseinandersetzt. Genau. Und da kommt dann E-Books Recursion ins Spiel. E-Books Recursion, wer das noch nicht weiß, E-Books Recursion ist unser mit Abstand liebster Bot auf Twitter, der in den letzten 3 Wochen mehrmals den Schlag von linker zu rechter Gesinnung gemacht hat, aber leider von weder Nazis noch Punks oder Linken Likes bekommt und deswegen jetzt einfach mal so das gesamte politische Spektrum auslotet in seinen Tweets. Manchmal schreibt er scheiß Nazi und dann schreibt er mal wieder Zecke. Und es ist wirklich aber interessant. Aber man muss sich auch an der Stelle fragen, ist es heute eigentlich noch relevant? Gibt es eigentlich wirklich noch Unterschiede? So, ja, ich sind, denke, wir nicht alle, sind wir nicht alle irgendwie radikal an allen Enden des Spektrums gleichzeitig? Vielleicht passt das, auch dazu, auch wie radikal man ist und wie radikal man miteinander redet. Denn das ist etwas, was für mich auch in die Debatte, wie setze ich mich kritisch mit Themen auseinander und wann hört die Kritik, die ich an etwas üben kann, auf und wann hört meine emotionale Involviertheit oder das emotionale Involviertsein an? Denn man muss sich ja auch kritisch mit etwas auseinandersetzen, ohne das gleich zu hassen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns lieben Menschen im Jahr 2016 so langsam abhanden kommt. Und ich hoffe, dass wir für 2017 die Kurve bekommen, 2018 dann in einer perfekten Utopie leben. Und ich 2019 endlich sterben kann. Endlich aufhören kann. Schauen wir uns mal an, wie man sich kritisch mit Dingen auseinandersetzt. Und ich denke, dass wir das jetzt nicht einfach nur in einer 10. Klasse Textanalyseart machen. Das kritische Auseinandersetzen, was ich zum Beispiel wichtig finde, ist. Wir können ja mal einfach Stichpunkte sammeln. Wir brainstormen einfach mal. Genau. Oder hast du schon einen vollen Vortrag vorbereitet? Nee, ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das kritische Auseinandersetzen immer kontextabhängig funktioniert. Ja, das heißt, stimmt. Ich kann natürlich etwas für sich kritisch betrachten, aber das hat dann meistens immer einen sehr metaphysischen Anklang. Wenn ich das ohne Gegenüberstellung von oder in der Analyse nicht gegenüberstelle in einen historischen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Kontext. So, ja. Und bevor wir da jetzt weitergehen, würde ich vielleicht einfach mal sagen, ja, es ist wirklich wichtig, das zu machen, aber eigentlich kann ja jeder, der die 10. Klasse jeglicher Schulform abgeschlossen hat, sollte das wenigstens einmal gemacht haben und das Schulgedächtnis sollte langsam einsetzen und sagen, ach ja, da war ja was. Wenn ich irgendetwas lese, dann sage ich nicht sofort, das gefällt mir ja nicht weiter, sondern das kritische Auseinandersetzen geht ja erstmal in die Tiefe und wägt dann erstmal ab, betrachtet, schätzt ein und ordnet ein. Und dafür wollen wir vielleicht einen speziellen Fall nehmen. Wollen wir vielleicht wirklich das letzte Mal das Trump-Ding nehmen? Mit Trump sagt etwas, oder haben wir das letzte Woche schon so breit geredet, dass keiner mehr Lust hat? Weiß ich nicht. Ist ja, wie wäre es mit ja, oder irgendwie das, ach Gott, das ist immer so schrecklich bei uns. Trump, Pegida, Sexismus. Also vielleicht machen wir es so. Ich habe ich war ja letzte Woche kurz auf der Erde für 3 Tage. Ja, klar. Und klar, was auf der Erde. Total. Und ich habe tatsächlich dort in Paderborn habe ich eine Kundgebung von Pegida/AfD. Oh ja, da wolltest du mir von gesehen erzählen, und gehört. Und ich hätte mitschreiben müssen oder aufnehmen müssen, denn ich bin ganz ehrlich, ich habe alles, was dort gesagt wurde, eine Sekunde später wieder vergessen, weil es so abstrus war. Es ist wirklich unglaublich. Dann, ich glaube, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist sowas wie, die Syrer mit ihren Problemen, die sollen ihre Probleme in Syrien lassen und nicht nach Deutschland bringen. Und dann, hey! All those Syrians bringing also wirklich, wo man sich denkt, what? Und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel nur sagen, dann gehen wir doch mal kritisch mit den Themen auseinander. Und dann muss man vor allem eines weglassen. Man muss weglassen, dass man sagt, okay, der Typ, der das sagt und die Typen, die dort klatschen, die gefallen mir nicht. Das hat erstmal nichts damit zu tun, dass wir uns kritisch mit etwas auseinandersetzen, sondern wir wollen erstmal die Aussage betrachten. Dann hätten wir zum Beispiel, die Syrer dort haben Probleme und die bringen die hier hin. Genau. Ja. Erstmal können wir das Ganze auf den Wahrheitsgehalt prüfen und sagen, was für Probleme hätten die denn da? Bringen die dir denn wirklich hier hin? Genau. Also ich meine, man kennt das ja, ne? Du kannst ja heutzutage nicht mehr in einer deutschen Großstadt vor die Tür gehen, ohne dass der Häuserkampf um dich herum tobt und einfach irgendwie, ne, verstümmelte Kinder daherlaufen und dann kommt dauernd diese Trümmer. Für mich, und irgendwie, für mich ist der Krieg in Deutschland angekommen. Ja, wenn man einmal über den Kölner Bahnhof geht, ja, also jetzt nicht unbedingt zur Silvesterzeit, aber dann merkt man, der Krieg ist hier angekommen. Ach ja. Und wenn wir uns jetzt mal kritisch und ja auch ironisch, satirisch, kann man sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen. Wenn wir uns jetzt mal kritisch mit dem Thema AfD sagt, Syrer haben Probleme, die sie mitbringen, dann können wir zum Beispiel sagen, ja, aber warum haben die denn Probleme? Und inwiefern sind wir denn genauso Menschen, die solchen Leuten in Problemen helfen könnten? Und ist es vielleicht unsere humanistische Verantwortung als Mensch? Schöne Tautologie, den Leuten zu helfen. Und dann ist natürlich das Nächste, bringen die denn wirklich ihre Probleme mit? Ich habe letztens eine Statistik gesehen, die sagt, dass seit der Flüchtlingswelle letztes Jahr, dass es tatsächlich sehr viel weniger Gewalttaten und Anschläge gibt. Also wäre das zum Beispiel, das wäre zum Beispiel eine kritische Beantwortung. Man hat eine Behauptung, also eine Hypothese. Mhm. Und dann kann ich das sehen, das ist ja eine wissenschaftliche Herangehensweise. Das ist ja eine deduktive Herangehensweise. Du stellst eine Hypothese auf, ne? Und dann guckst du dir sozusagen, dann suchst du dann nach empirischen Hinweisen und versuchst im Grunde genommen die Hypothese zu widerlegen, um sie zu testen. Je schwerer sie widerlegbar ist anhand der Realität, desto plausibler ist sie. Das heißt nicht, dass sie bewiesen ist, weil das kann man nicht in der Wissenschaft. Das ist dieses berühmte schwarze Schwan-Problem. Ne? Du kannst irgendwie 8 Milliarden weiße Schwäne beobachten und davon ausgehen, dass es halt nur weiße Schwäne gibt. Aber wenn irgendwann mal halt ein schwarzer Schwan daherkommt, ist die ganze Theorie für den Arsch. So, deswegen sind Theorien in der Wissenschaft immer nur vorläufig gültig und relevant. Ich höre gerade, dass Maschu im Hintergrund jetzt irgendwie wissenschaftliches Arbeiten, Wikipedia. Genau. Was genau, ist, weil ich meine, das war doch Syrer? Was meinte die AfD überhaupt? Und wie kriege ich es aus meinem Vorgarten heraus? Nein, aber das war doch schon mal ein guter Ansatz, ne, zu sagen, okay, also faktisch, ja, es kommen Syrer hierher, dann wiederum bringen Syrer den Krieg aus Syrien hierher, nein, schmuggeln sich trotzdem Islamisten unter die Flüchtlinge oder nutzen Islamisten die Zuwanderung als Einschmugglungsmöglichkeit. Was sie auch zu jeder Zeit neben der großen Flüchtlingswanderung getan haben können. Siehe 11. September. So, genau. Es geht nämlich, dann könnte man zum Beispiel sagen. Oder halt Radikalisierung vor Ort. Ja, also das genau. Natürlich auch. Oder das. Man hätte zum Beispiel auch einfach aufstehen können und sagen: Moment, ist es nicht so, dass sie 2-3 Anschläge, oder es sind ja sogar eigentlich, lassen wir es 3 sein, ja, und ich glaube, 2 davon hatten noch nicht mal eine Begünstigung. Ach komm, also die wirklich, die Polizei hat auch mittlerweile so viele Anschläge verhindert, also ja, oh Gott. Und Entschuldigung, ich bekomme hier wilde Nachrichten, ich habe nämlich Freunde. So, wollte ich auch mal ganz kurz sagen. Maschu ist wieder so busy. Ich war auch gerade in meiner Tastatur, war ich auf coolen Internetforen, zum Beispiel skateforum.de. Oh, apropos, da wollte ich mal kurz einen Joke raus. Oh, hast du was vorbereitet? Aber nicht abgelehnt? Nee, das war vorhin gestern, glaube ich, mal so ein Zwischengedanke, den ich hatte. aus der Abteilung coole Internetadressen, die man sich sichern sollte, wenn irgendwer mal auf die Idee kommt. Ich weiß halt nicht, das hängt ein bisschen davon ab, gibt es eine Internetendung mit .re für Remscheid oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn es die Internetendung .re gäbe, dann könnte man sich Cursion.re holen. What? That's so intelligent. Ich glaube... Okay. Danke, und damit verabschieden wir uns heute in einer kleinen Folge. Kritische Themen angehen, nur zur Hälfte ansprechen und dann schnell zu schlechten Gags weg. Genau. Lieber Vincent, genau. Kritische Themen und coole URLs für hippe Teens im World Wide Web. Also worauf der gute Vincent wahrscheinlich angespielt hat mit der kritischen Auseinandersetzung von Themen, und jetzt versuchen wir mal so wirklich die Kurve zu bekommen, ist wahrscheinlich, dass wir gerade jetzt im Jahr 2016 immer mehr das Gefühl haben, wenn man über Dinge redet, dann redet man erstmal nicht mehr miteinander, oder man redet, wenn dann, nur gegeneinander oder aneinander vorbei. Ja. Man redet nicht mehr kritisch über Themen, sondern nur noch, ich habe die Sendung leider nicht gesehen, aber dieses ganze postfaktisch, ich behaupte erstmal etwas, wo mir meine Emotionen. Es ist ja im Grunde oder mein ja Gefühl, ich habe das Gefühl, Syrer würden hier hinkommen, ich habe das Gefühl, genau, die würden Probleme mitbringen. Die meisten Leute wissen noch nicht mal, was es für Probleme in Syrien gibt und was für Probleme diese Leute hierhin mitbringen würden. Genau, so. Und es ist ja letzten Endes wirklich wie so ein Grabenkrieg teilweise, ne? Du hast einen Graben und da sitzen Leute und feuern ihr Argument, also, oder feuern ihren Standpunkt rüber, und dann hast du einen anderen Graben, da feuern Leute ihren Standpunkt rüber. Aber es findet kein Austausch statt. Also bis auf dieses, ich hab aber recht. Und dadurch findet ja auch keine Schimpfkultur statt. Denn wenn man jetzt schon so emotional aufgeladen ist, kann man sich ja nicht auch noch beschimpfen. Das würde das Ganze ja noch schlimmer machen. Und ich möchte wieder in einer Welt leben, in der man sich beschimpfen darf, ohne Angst haben zu müssen. Also jetzt natürlich auf niveauvolle Art und Weise. Nichts Gemeines natürlich, was. Doch auch Sachen, die unter die Gürtellinie gehen. Und ein Mensch muss auch einen Punch abkönnen. Als erwachsener, kluger Mann muss man das abkönnen. Und zurück. Ich versuche wieder zum Thema zu kommen. Mal sehen, ob Max es schafft, mich wieder davon wegzubringen. Ich glaube, du hast Angst, dass ich anspreche. Hier, ich glaube, du bist einer von denen, die kritisch denken. Ja, das glaube ich auch. Genau, ich versuche dich off your game. Ja. Zurück zu der AfD-Nummer. Ich fand übrigens eine Sache, die war noch seltsam, und dann hatte irgendwann der Herr von der AfD, der ungefähr so eine Stimme hatte, sagte dann irgendetwas, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Es war alles so abstrus, aber auf einmal klatschte keiner, und da musste er ganz schnell nochmal irgendwas sagen. Und Merkel! Dann haben wieder alle geklatscht. Es ist letzte Woche dieses schöne Bild aufgetaucht, das war, glaube ich, auch vor ein, zwei Tagen oder so, dieses Plakat, wo einfach so alles drauf stand. Also irgendwie so, das war, in der Mitte stand, glaube ich, Genozid der Deutschen oder sowas. Oh Gott. Und dann außenrum standen halt so verschiedene, das war wie so ein kleines Flowchart, wo alle Faktoren des Untergangs der Deutschen, der Großdeutschen, nein, des Untergangs des Deutschen. Genozid der Deutschen kann sich ja auch so anhören, als wären die Deutschen der aktive Part dabei. Ja, ja, genau. Oder vielleicht war es auch Genozid den Deutschen, ich weiß es nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall, oder Genozid an den Deutschen, ist auch wurscht. Man darf den Leuten nicht zu viel Sprachkenntnis unterstellen. Also, sagte der Dude, der überhaupt nicht mehr weder richtig Deutsch noch Englisch sprechen kann. Nein. Und da stand halt außen drum, keine Ahnung, Bild, FAZ, Taz, Spiegel als ein Ding, also quasi, ne, die Lügenpresse. Mhm. Dann Merkel. Dann stand irgendwie BMW, Porsche, VW. Also irgendwie scheinbar jemand, der mal in der Automobilindustrie gearbeitet hat oder so. Verdi stand da. Chemtrails. Israel, glaube ich, auch. Was ist noch so? Putin? Nee, Putin ist ja gut. Stimmt, Putin ist ja gut. Also man versucht, um sich jetzt mal kritisch damit auseinanderzusetzen, es klingt auf jeden Fall so, als würde dieses Flugblatt oder was auch immer es war, versuchen, möglichst viele verschiedene Verschwörungstheoretiker unter einen Aluhut zu bekommen. Und genau. Ja, und zurück zum kritischen Auseinandersetzen mit dem Thema AfD sagt, Syrer machen Probleme, Syrer haben Probleme, Syrer bringen Probleme mit. Probleme sind in Deutschland, wir leiden darunter. Ja, man könnte natürlich versuchen, mit Fakten dagegen anzukämpfen. Dabei muss man aber sagen, die Faktensammlung oder das Fakten herausfinden der Menschen, die zu so etwas klatschen oder so etwas behaupten, ist ja nun nicht wirklich schwer. Man kann sich ja leicht informieren, aber man möchte es nicht wissen, und das macht es jetzt wieder schwer. Ja, oder schwer. Du nimmst dir halt selektive Quellen und sagst dann halt, okay, Kopfverlag, let's go. Oder halt, genau, weiß nicht, gott-wissen.de oder sowas. Ich weiß nicht, was heute so die hippen Seiten sind, wo man sich da informiert. Und dann suchst du halt die Quellen zusammen, die dir passen. So. Ja, aber dann kann man ja sagen, ja, ich habe mich aber kritisch damit auseinandergesetzt. Ja, genau. Also, versuchen wir jetzt mal so einen kleinen, wir können, dann lass uns das nochmal so machen. Ich bin jetzt der AfD-Typ und du bist der Gute. Der Gute. Und für okay. Alle Leute, die das noch nicht in der Schule hatten, in der Schule ist es sehr schön, wenn man diskutiert und man muss die Position des Arschloches einnehmen. Mhm. Zum Beispiel des Hitler hat ja auch die Autobahn gebaut. Also zum Beispiel der Rechte oder der Typ, der sagt, Doping im Sport ist total toll. Oder warum hat BP nicht noch mehr Rechte, die Meere zu versauen? Oder Nestle sollte das gesamte Wasser besitzen, auch die Tränen von kleinen Kindern. Also, wir schweifen ab. Lieber AfD-Mensch, genau, aber die Syrer ich bin der sind AfD-Mensch. In Not. Die Syrer und sie bringen brauchen die Probleme nach Deutschland. Aber die Syrer sind in Not und es gibt da Bürgerkrieg und sie brauchen unsere Hilfe und wir haben ein Asylrecht und es ist unsere Pflicht, sie als reiches Industrieland in Schutz zu nehmen und aufzunehmen. Aber die Deutschen haben auch Probleme und wir müssen uns erst um unsere eigenen Probleme kümmern, dann können wir das mit den anderen machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, dass wir uns geeinigt haben. Ja, ich meine, das stimmt, okay, dass wir auch Probleme haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja in der Verpflichtung, ne? Das wahrzunehmen und Leute zu. Okay, dann helfe ich dir ganz kurz. Dann nennen wir den Typ doch einfach Fridolin. Fridolin. Aber glaubst du denn nicht, War das nicht diese Socke in der komischen Gerichtsshow von einem Typ? Das geht doch nicht. Das war irgendwas so ein Stefan Raab. Also Fridolin, lass dich jetzt also nicht damals, als noch Fernsehen gab. Die Probleme, die Syrer haben, glaubst du denn nicht, das Problem, Angst um das eigene Leben zu haben, dass das vielleicht sehr viel größer ist als zum Beispiel Angst, dass mir der Strom abgestellt wird oder Angst, dass ich meine Telefonrechnung nicht bezahlen kann, dass ich vielleicht zu wenig Geld habe. Glaubst du nicht, dass diese Angst von sehr viel größerer Dringlichkeit ist, also ne, dass dieses Problem behoben wird, als unser Problem zu sagen, uns geht es nicht besonders gut, aber eigentlich gut. Ja, aber so gut geht's mir gar nicht. Ja, Fridolin, was machst du denn so beruflich? Ja, ich bin arbeitssuchend gerade. Wie kommt das denn? Ich hab damals, das war total doof, also ich kann auch eigentlich gar nichts dafür. Ich hab dann nach der 9. Klasse habe ich halt aufgehört, weil ich auch früh arbeiten musste und ich hab damals auch Probleme mit zwei Jungs gehabt und mit meiner Freundin lief es auch nicht gut und mein Papa ist auch schon länger weg. Ja, aber Fridolin, glaubst du denn nicht? Jetzt wird's gemein, ich muss mit mir selber reden, hilfst du mir? Ich weiß gerade noch nicht so ganz, wo du drauf hinaus willst. Okay, dann kürze ich ab und versuche dieses wunderbar ausgearbeitete Hörspiel zu kürzen. Das Problem ist ja, dass ich habe letztens mal gelesen, dass viele dieser Leute dort selbstverschuldete Verlierer sind. Also die dort auf diesen Pegida-Menschen. Wir reden jetzt von den Pegida-Menschen, ja. Genau, das sehe ich ja ähnlich. Genau, und zwar gibt es da ein großes Problem zwischen Verlierern und Verlierern oder das, was Leute als Verlierer wahrnehmen. Denn es ist eine Sache zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Erfolgreichste in meinem Leben, ich habe vielleicht nicht viel Geld, persönliche Erfolge habe ich nicht, ich schaffe es vielleicht auch nicht, persönliche Beziehungen zu halten. Und ich denke, dass es auf sehr viele Leute zutrifft. Und das gebärt natürlich eine gewisse Grundfrustration. So, Jetzt kommt aber der Punkt, dann ist man aber noch kein Verlierer. Zumindest nicht in meinen Augen. Also wirklich nicht. Mhm. Und für mich fängt das Verlieren an in dem Moment, wo man aufgibt und sagt, das ist aber nicht meine Schuld, sondern das ist die Schuld von egal wem. X. Genau. Ja. Und das einfachste zu tretende Ziel sind momentan Flüchtlinge. Es gibt nichts Einfaches. Erstens, es gibt natürlich Probleme, die durch einen Flüchtlingsstrom, und ich sage jetzt Flüchtlingsstrom, ich weiß, man soll es nicht sagen wegen Flüchtlingsschwämme. Genau, vom Flüchtlingsschwarm. They're everywhere. Und aber diese Probleme bringen ja nun eigentlich nicht wirklich die Flüchtlinge mit, sondern diese Probleme bringt das System mit, in dem diese Flucht möglich wurde. Oder ja, und in dem auch die Fluchtursachen entstanden sind. Genau. Oder so, ne? So, und diese Probleme sind ja nicht Probleme, von denen ich sage, das ist ein Problem, weil die oder die kommen. Ne? Ja, genau. Es ist halt auf jeden Fall das. Oder weil überhaupt jemand kommt. Das ist aber tatsächlich so eine Abteilung, wie du schon sagtest. Also die Fantasie des menschlichen Verstandes ist grenzenlos, wenn es darum geht, Sündenböcke zu finden. Ja. Und quasi Verantwortung und vor allen Dingen, also das ist hat für mich was mit Affektübertragung zu tun. Also du hast negativen Affekt, der eigentlich mal ursprünglich bei dir behaftet ist. Aus den genannten Gründen. Ja, du hattest vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, dein Vater hat getrunken und du hattest nicht eine tolle Kindheit und es lief in der Schule dann nicht so und dann hast du eine Ausbildung und diddle. Irgendwann so, kommt ne? dann das schöne Wort angelernte Hilflosigkeit dazu. Genau, sowas in der Art. Oder meinetwegen auch, alles war eigentlich schick und dann ist irgendwas passiert und es ist einfach in die Hose gegangen, so scheiße, und aber irgendwo hast du es nicht geschafft, aus dem Loch rauszukommen, bist immer noch drin und es ist eigentlich alles kacke. Und ganz deep down weißt du, dass es eigentlich auch was mit dir zu tun hat, weil du vielleicht dich nicht genug am Riemen gerissen hast und dich irgendwann hast fallen lassen in dieses, ne, ach, alles ist so scheiße, ich kann gar nichts dafür und irgendwie, ich bin jetzt so. Das ist diese Schicksalsergebenheit sozusagen. Und dann kommt die Geschichte ins Spiel, dass für uns Menschen ist es eigentlich, würde ich fast behaupten, es gibt fast nichts Schlimmeres, als wenn wir ein negatives Selbstbild haben, beziehungsweise die irgendwie die Schuld bei uns ist. Vor allen Dingen, wenn du keine starke Persönlichkeit hast. Wenn du eine starke Persönlichkeit hast, kannst du sagen, ja, das war mein Fehler da und da habe ich, ne? Aber die Leute haben halt eben nicht die besten Voraussetzungen dafür. Das ist übrigens der Punkt, wo ich sage, wenn es jetzt jemand nicht schafft und ich habe, ja, auch dadurch, dass ich eher Musiker bin und in Künstlerkreisen zu tun habe, habe ich viele Freunde und Bekannte, die nach dem allgemeinen Gewinner-Verlierer-Modell eher in die Verlierer-Ecke zu zählen wären. Aber für mich nicht, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass man nach dem alteingesessenen mit 16 oder 20 Beruf, Uni, Arbeit und Durchmachen und Erfolg, ne? Darum geht es wirklich nicht. Es geht darum, erstmal, wie du dich selber siehst, was du genau gesagt hast. Und irgendwann weißt du, okay, das war scheiße und ich kann daran arbeiten oder ich lasse mich jetzt fallen. Oder ich mache andere Leute dafür verantwortlich. Und dann kommt etwas ganz Wichtiges ins Spiel. Dann kommt nämlich Pegida und AfD. Und dann siehst du auf einmal andere Leute nach diesem alten Misery Loves Company Prinzip, ja, genau. Zusammen ist es nicht ganz so scheiße und vielleicht gibt es da ja Leute, auch der gleiche Grund, warum man gerne RTL mittags um 12 guckt, ne? Genau. Da kann man schön mit dem Finger auf Leuten zeigen, die noch beschissener sind als man selbst, denen es noch schlechter geht, die noch unglücklicher sind. Und dann kann man nämlich sagen, das hat er ja selber verdient. Und es spielt keine Rolle, ob man auch ganz tief drin weiß, dass das alles nur Schauspieler sind. Dass die Geschichten von erfolgreichen Leuten ausgedacht wurden. Und da schließt sich auch der Kreis irgendwie tatsächlich so schön, weil da merkst du nämlich auch, dass es halt total irrelevant ist. Oder es geht gar nicht darum, was die Leute genau auf ihre Schilder schreiben. Bei Pegida oder standen übrigens oder ganz viele Schilder ungetragen neben dem Laden. Die haben nur zwei. Es gab nur das Danke Merkel-Ding. Zu anstrengend. Übrigens, nochmal so zur kritischen Sache mit Medien kritisch umgehen, ist übrigens auch etwas, was ganz wichtig ist. Absolut. Ich hatte das damals ja bei der Erdogan-Demonstration, also pro Erdogan, nach dem Putsch, war ich ja auf der Domplatte und habe es mir angeguckt. Da standen 30, 40 Leute auf den Bildern, die ich 3 Minuten später auf Twitter, Spiegel und ähnlichem gesehen habe, sah es so aus, als wären es mindestens 300-400 Leute. So schräg von unten fotografiert, ja, ne, mit Fahnen. So Froschperspektive, genau. Und genauso war es gestern bei dieser AfD-Demo. Daneben standen nämlich Schilder, nicht nur von der AfD und Pegida, sondern da waren auch Bilder, Schilder, die so aussahen, als hätte man sie alleine sehr dilettantisch zu Hause gemacht. Das heißt, ne, um wirklich so ein breites demografisches Spektrum von Protestanten zu haben. Du hast die Leute, die wirklich sagen, ich kann mir nichts ausdrucken, ich will mir nichts ausdrucken, ich mal das selber. Und dann hast du wirklich die mit den fertigen Parteiplakaten kommen. Das fand ich auch sehr interessant. Ja. Ne? Klar kann man jetzt sagen, ja, das ist noch von der Demo, wo die rumgerannt sind. Ja, und die haben ja die erstmal da ja alle abgestellt. Das sah aber zu schön geordnet aus. Also es sei denn, die PGD-Leute sind unheimlich ordentlich und haben ihre Schilder in perfekten Taschen und Kartons reingestellt. Ja, weiß. Klar, das muss ja alles so eine Ordnung haben. Ganz kurz, um das mal festzuhalten. Also ein Punkt, denke ich, der wichtig ist für kritische Auseinandersetzung mit Themen, ist Versuch nach bestem Wissen und Gewissen, nach bester Möglichkeit, deine eigene Person erstmal aus der Sache rauszunehmen. Weil wir halt eben sehr stark immer von uns selbst ausgehen. Und da sind halt eben diese ganzen Befindlichkeiten mit drin. Das heißt, wenn du irgendwie eine Information, einen Input bekommst in der Diskussion oder wie auch immer, oder halt einen Text oder einen Beitrag, und du erstmal ganz reflexartig, ohne drüber nachzudenken, total allergisch darauf reagierst, würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Bist du im Jahr 2016. Da bist du im Jahr 2016. Und dann kannst du das schon mal eingrenzen. Wenn du nicht sicher bist, in welchem Jahr du bist. Genau. Sollst du aus einer Zeitspirale geworfen werden und Wie wir regelmäßig. Genau. Und du gehst zu einem Mann und sagst, mit 8 Jahren weiß man schon, was für ein Geschlecht man hat. Und du wirst geschlagen, weißt du, 2016 plus. Genau. Ungefähr so. Oh, den Gag muss ich löschen. The try hard gender jokes. Übrigens, das ist nicht meine Schuld. Ich gehe jetzt nach altem Pegida-Modell. Schuld daran, dass diese Sendung nicht sonderlich lustig ist, liegt an Slati Badfass und seiner Scheißfrage, die er gestellt hat. Und überhaupt, der kommt hier in unseren Podcast und nimmt seine Probleme, die er von Twitter hat, mit. Und wir müssen die jetzt hier lösen bei uns im Podcast. Geh wieder Planeten bauen, Slati Badfass. Echt? Das will ich, ja. Du, mach das, was du kannst. So. Noch ganz kurz. Es gibt, wenn du spontan allergisch gegen irgendwas reagierst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, das ist tatsächlich grober Bullshit, der dir serviert wird. Und du reagierst quasi aus gesundem Menschenverstand und rechtmäßig allergisch, weil du denkst, was ist das für eine Scheiße, was die mir erzählen? Dann gibt's aber auch immer, muss dich unterbrechen, weil halt deinen Gedanken fest, sollte sowas passieren, das passt nämlich relativ oft, dass dir etwas angetragen wird und dein Bullshit-Detektor springt an oder aber etwas anderes springt an, nämlich wenn du nämlich sagst, okay, der sagt mir jetzt etwas und ich habe keine Ahnung, wovon der redet. Einfach faktisch, ja? Ich kann nicht darauf antworten. Ich bin jetzt auf ganz dünnem wissenschaftlichen Eis. Dann sagt man am besten einfach, hör zu, halt das doch einfach mal fest, ich lese mich da mal ein und dann reden wir in einer Woche wieder darüber. Zum Beispiel jemand ankommt und sagt, ja, das ist der einzige Grund mit Syrien ist zum Beispiel, weil das Bruttoinlandsprodukt von Tadschikistan und, und der 15. Präsident vor 300 Übrigens, Jahren. Übrigens, was bei der letzten OPEC-Konferenz besprochen wurde, weswegen auch der globale Ölpreis so, okay, genau. Alles klar, ich hole mir mal die Wirtschaft hoch. Genau, und dann musst du sagen, nee, sorry, das gucke ich mir jetzt an. So, das darf man natürlich... Wenn man darüber diskutieren möchte, du kannst mir auch sagen, erzähl mir mehr. So, ganz kurz, also... Ne? Erstens, entweder du sagst, okay, das ist halt irgendwie wirklich, das ist halt, du hast tatsächlich recht und das ist wirklich einfach scheiße, so, und du hast recht. Oder du reagierst so, weil es irgendwie was in dir anspricht, vielleicht eine Wahrheit, die du vielleicht auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt hast, wie dieses, vielleicht bist du ja selber daran schuld, dass dein Leben nicht so gelaufen ist, wie du es gerne gehabt hättest oder so. An einer gewissen Stelle. Und dass du selber nicht genug Effort gemacht hattest. Zum Beispiel. Wäre jetzt ein klassisches Beispiel, ne? Und was irgendwie diese Illusion nimmt, die du dir aufgebaut hast, von wegen die und diesen Schuld, Israel, Flüchtlinge, BMW, Chemtrails, Merkel, wer auch immer, ne? Zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, zum Beispiel, selbst wenn der Bullshit-Detektor angeht, kann es natürlich auch sein, dass du faktisch falsch bist und einfach eine falsche Informationslage hast. Kann natürlich trotzdem heißen, also wenn man es ganz genau nimmt, müssten wir uns eigentlich auch um uns wirklich kritisch mit diesen Statements auseinanderzusetzen, müssten wir eigentlich auch mal die ganzen Kopfverlagssachen lesen und mal ein bisschen Russia Today gucken und so und uns mal mit den ganzen Quellen von denen auseinandersetzen. Das ist, und wenn das wir ist dann, ausgesprochen richtig. Deswegen muss ich auch ganz klar sagen, war das kein schönes Beispiel, aber wir bereiten uns so ungern auf Sendungen vor und sind auch im Allgemeinen eher die faulen Underachiever und Leute mit angelernter Hilflosigkeit. Und deswegen verlassen wir uns auch eher auf gefährliches Halbwissen. Aber wir wollen euch ja nur die Technik beibringen. Genau, es geht ja nur um die Methodik. So. Dann, also im Grunde ist es eigentlich so, du müsstest dich eigentlich mit der Gesamtheit der Quellen auseinandersetzen und dann quasi mach deinem besten, habe die, scheiße, jetzt bin ich das da nicht. Bediene dich dann deines eigenen Verstandes. Wie heißt das nochmal? Verdammt nochmal. Habe die Macht? Nein. Das richtige Wort lautet Hühnerskrotum. Frag mal einfach. Oh Gott, ich werde umgebracht, wenn das irgendeiner meiner Gymnasiale... Aber Hühner haben doch gar keine Skrotum. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. So, dankeschön. Siehst du, geholfen. Ain't nothing that a little Hühnerskrotum can fix. Oh Gott. Also ich sehe schon irgendwann mal, nächstes wirklich wichtige Vorstellungsgespräch. Also, erinnern Sie sich übrigens vor 6 Jahren, als Sie den Podcast nicht wussten, was Sie da eigentlich vorbringen. Erinnern Sie sich daran, als Sie vor 6 Jahren Hühnerskrotum gesagt haben? Da würde ich sagen so, damn right, and I don't, je ne regret rien. Ob das in 5 Jahren mittlerweile auch im wissenschaftlichen Umfeld cool ist, so viele Anglizismen zu benutzen wie du? Das ist, ich glaube, jetzt schon, das ist einfach das darauf. Ist zu spät. Jetzt schon im wissenschaftlichen Umfeld cool, weil die meiste Wissenschaft in Englisch stattfindet. In Englisch, auf Englisch? Ach Gott. Ich hoffe das ist wieder Glaube bei mir, dass ich sage, okay, jetzt bin ich so alt und habe noch so wenig geschafft in Musik und Kunst. Jetzt bleibt mir nur noch das komplette super berühmt werden. Also so ein bisschen berühmt werden und Geld verdienen, dafür ist es zu spät, dafür habe ich hart genug gearbeitet. So. Okay, mit diesen Worten verabschieden wir uns in eine kleine Pause und versuchen gleich, oder haben wir schon einen schönen Punkt gemacht? Haben wir schon einen schönen Punkt? Haben wir das irgendwie abgeschlossen? Also der Punkt ist, Der Punkt ist im Jahr, lass mich versuchen, dann darfst du nochmal. Der Punkt ist, im Jahr 2016 haben wir es mit einer Debatten- und Diskussionskultur zu tun, die sich irgendwo zwischen ich denke, ich fühle, ich will aber befindet und nicht mehr zwischen ich weiß und darauf kann ich mich verlassen, wenn ich miteinander rede. Was dazu führt, dass man nicht mehr mit verschiedenen Fakten, sondern mehr mit Ideologien, Glauben oder einfach nur Meinungen gegeneinander redet. Und wie der Herausgeber des wunderschönen Magazins Hustler schon sagte, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Ja, und um jetzt den schönen Abschluss kaputt zu machen, wollte ich mal sagen, es ging ja auch um kritisches Auseinandersetzen. Also, die Geschichte, versuche möglichst viele Standpunkte, auch die nicht dein eigener sind, in Betracht zu ziehen. Hör dir quasi dein Gegenüber an. Versuche wirklich deine Person erstmal da rauszunehmen. Versuche darauf einzugehen. Und wenn du dann auf einer nüchternen, faktischen Ebene zu dem Ergebnis kommst, dass dein Gegenüber Bullshit labert, dann kannst du das auch fundierterweise raushauen. Ja. Dann kommt noch was dazu. Und hab keine Angst, sozusagen, dich mit was auseinanderzusetzen, auch wenn du erstmal diesen Cringe-Moment hast, wo du denkst, so, da muss ich aber an die Fili-Fili-Parts ran. Und wenn ich jetzt darüber nachdenken muss, dass vielleicht ich doch da ein bisschen Schuld dran habe, so, dann bläme ich es lieber auf Israel oder so. Ne? Das gehört leider dazu. Das muss man leider machen auch. Ja, genau. Ja. Erstmal nimm dich selber aus der Diskussion raus. Und ich denke, in einer Zeit, wo die Diskussionen so emotional geführt werden und vor allem so personenbezogen oder ich-bezogen geführt werden, kann man auch wirklich sagen, wenn ich mich kritisch mit einer Meinung, einem Thema, mit einer Behauptung auseinandersetze, muss ich mich auch unbedingt mit dem Ich, die diese Meinung abgegeben hat, beschäftigen. Das heißt, wenn zum Beispiel AfD, Pegida, etwas sagt, dann muss man auch zwangsläufig immer sagen, wer sagt das und warum sagt er das? Denn das ist eine kritische Auseinandersetzung. Was hat er denn für Gründe? Kein Mensch wird mit Ausländerhass geboren. Kein Mensch wird erstmal mit einer Grundangst geboren, wenn er nicht tatsächlich psychische Störung hat, was es ja nur noch wirklich gibt. Und Davon wollen wir jetzt nicht aufhören. Zieh den Background der Person, die das sagt, mit in Betracht. Genau, nimm es dazu. Warum sagt diese Person das? Hat sie vielleicht einfach nur Angst? Und dann hat man auch selber nicht mehr diesen Beißreflex, wenn jemand sagt, alle Ausländer raus. Und du denkst, ja, warte, das ist doch eigentlich eine ganz normale Person. Warum sagt die das denn jetzt? Und dann guckst du dir den an und dann siehst du auf einmal, der hat vielleicht eine Hasenscharte. Der sieht scheiße aus. Der hat eine Hasenscharte. Und der wurde auch als Kind eher mit der Faust gekuschelt, anstatt wie bei mir mit der flachen Hand. Und vielleicht. Bottomline, wenn Neil deGrasse Tyson sagt, syrische Flüchtlinge machen das Abendland kaputt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, wenn allerdings der Heribert Brödel-Dings von nebenan. Ich wollte gerade Udo Jürgens sagen, aber ich meine natürlich Udo Pasteur. Von unten auf der Straße sagt, hier und ne, die Ausländer, dann ist das wahrscheinlich erstmal nichts, weswegen man seinen gesamten Lebensentwurf überdenken sollte, sondern sagt, ja, vielleicht ist das einfach nur ein alter Mann, der wirklich ein bisschen Angst hat und die Wahrscheinlichkeit, dass er recht hat, ist sehr klein. Vielleicht muss ich mich damit nicht so kritisch auseinandersetzen wie mit der Person. Ist das ein schöner Punkt? Das war ein schöner Punkt und das war Creamspeak, der stringenteste Wissenspodcast im Nebulon B-Cluster. Wir haben so ein Glück, dass es nur 25 andere hier oben gibt. Boah, ja. Kaum Konkurrenz. Da wäre zum Beispiel Nebulon B Weekly, Nebulon B Forellen Podcast. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, bei Nebulon B. Creamspeak. Nebulon B Feministin, 85. Welle. Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Ihr Sex-Podcast aus dem All. Der Sex-Podcast in Outer Space. So, wir haben unser erstes Thema durchgerungen, ausgerungen. Eins wollte ich noch ganz dringend sagen. Der Onboard-Robot hat gerade ein Space-Bier vorbeigebracht. Für uns waren das jetzt 20 Minuten Pause, für euch nur ein paar Sekunden. Was ganz wichtig ist, als ich eben sagte, immer die Person mit und immer dann denken, die anderen sind auch noch Menschen. Ja, das sind vielleicht scheiß Menschen oder Arschlöcher oder einfach nur Leute, die Angst haben, es sind immer noch Menschen. Deswegen, nicht immer gleich auf die Barrikaden gehen und dem anderen die Augen auskratzen wollen. Es sei denn, ihr seid im Internet. Ja. Dann könnt ihr das natürlich machen, weil und es sei denn, ihr habt eine Wette laufen und der andere hat gesagt, wetten, dass ihr der Person für 10 Millionen die Augen auskratzt. Dann geht das. Ansonsten nicht. Absolut. Okay. So, Max übernimmt jetzt, glaube ich. Ich bin relativ leer. To more recent news. Ich wollte eine kleine News-Story raus, oder einen kleinen mild Chuckle für zwischendurch. Mhm. Der Beitrag hier ist schon vom 8.10., also quasi 100.000 Jahre alt. Das aber wie Monat. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das ordentlich anzubringen. Und zwar hattest du das mitbekommen, der Tweet der Polizeigewerkschaft Berlin mit dem Taser? Nee, aber irgendwie irgendwas klingelt. Aber es gab einen kleinen Shitstorm/Outrage über einen Tweet von der Polizeigesellschaft Berlin @dpolg_berlin. Und zwar haben die eine kleine, du kannst aber auf Twitter so Umfragen, so kleine Teaser. Diese kleinen Fragen mit Optionen, ja. Weißt du? Genau. Haben die halt so eine Frage gepostet und zwar, getweetet, sorry. Wen soll die @PolizeiBerlin als #TaserTestpilot anwerben? A. Beatrix von Storch. B. Renate Künast. C. Henriette Quade, wer auch immer das ist. Und D. Schmidt-Lab. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist Christopher Lauer. Ah ja, siehst du mal. Ja, sehr geschmackvoll in der heutigen Zeit. Da gab's sehr geschmackvoll. Ich fand's ganz funny. Irgendwie haben wir ein bisschen, weißt du, sehr aktuelle Themen aufgegriffen. Politikverdrossenheit, Pegida und einfach gesagt, ach, weißt du was? Dann stellen wir die einfach mal als Taser-Testpilot zur Verfügung. Genau, der eigentliche Gag ist ja eigentlich, dass alle sagen, die Bärlungs vom Storch, die muss ja auch mal richtig getasert werden hier. Und dann, genau. Damit es auch noch ein bisschen neutral wirkt, auch noch den coolsten Politiker, den die Bundesrepublik momentan zu bieten hat. Christopher Das wurde nachher dann redigiert, ne? Also die haben dann gesagt, es tut uns leid, da ist der Praktikant auf der Maus ausgerutscht und das hätte so natürlich nicht passieren. Ja, klar. Da ist unsere teuer bezahlte PR-Agentur auf der Maus ausgerutscht, ja. Ach, als hätten die in Berlin Geld für PR-Agenturen, also das können wir ja keiner erzählen. Ja, der Praktikant mal wieder Koks aus der Asservatenkammer geklaut und dann, weißt du, so. Taser-Testpilot. Komisch. Aber wurdest du schon mal getasert? Nee, ich wurde schon mal gepfeffersprayed. Und zwar, Storytime. Wir haben damals... That one time I tried to grab her by the pussy. Nee, so schlimm war es nicht. Es war wirklich, also es war sehr dumm, aber die Geschichte gibt mehr her. Und ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich irgendwas Gemeines gemacht habe. Also, wir hatten damals Pfefferspray geholt, im gleichen Zug wie Soft Airs. Wir hatten so einen Jagdladen, wo man dann diese Dogtags bekommen hat. Und das war, wo die coolen Kids damals in der 6. Klasse hingegangen sind und dann haben die sich irgendwie die Soft Airs mit 0,5 Joule oder so einen Scheiß geholt, obwohl man die erst ab 16 benutzen durfte. Genau, und so wie bei jedem guten Typen. In Hamburg gab es einen Fischerladen, da erinnere ich mich noch dran. Ja, genau, das ist Jagd und Fischerei. Genau. Da gab es auch diese Köderschleudern. Kennst du die Zwillen? Du meinst die, wo man die vergifteten Hundeköder mit Nägeln drin möglichst effizient über das ganze Viertel verteilt. Genau, aus dem Schrebergarten heraus. Einfach in die Richtung, aus der das Bellen kommt. Genau. Und die sind eigentlich viel gefährlicher gewesen, die hatten wir natürlich auch. Und dann hatte ich so eine Software und wie bei jedem guten Jungen hatte ich die ungefähr 2 Wochen, bevor sie mir weggenommen wurde. Also wenn die schönsten 2 Wochen meiner Kindheit und die 2 Wochen, wo ich eine Freundin hatte. Aber das mit der Software war ganz nah dran. Und du meinst, du hast die 2 Wochen lang mit der Software bedroht? Nee, die Wochen überschneiden sich nicht. Ah, schade, das wäre jetzt auch zu gut gewesen. Oder ich hatte meine Software dann gegen eine Freundin eingetauscht an der Schule. Ja, oder so, genau. Und hab ich. Oh, guck mal, die glitzert. Die nehme ich. So was, und was willst du dafür haben? Hast du eine Zwille? Nee, noch nicht, gar nicht. Eine Software? Ja, komm, hier. Machen wir so. Und dann hatten wir Pfefferspray und dann waren wir auf einer Party und haben einfach ganz casual so ein Pfefferspray in die Luft abgegeben. Genau dasselbe ist mir auch mal passiert. Du auf der Party? Ich war auch auf derselben Party. Erzähl weiter. Mhm. Aber es ist funny. Und dann warst du zu der Zeit, glaube ich, 8. Okay, und was wir nicht wussten, ist erstmal, dass das unheimlich übel war und alle mussten dann raus. Und was wir auch nicht wussten, ist, dass da noch 3 andere Assis auf dieser Party waren. Und die hatten Pfefferreizgas gegen Hunde dabei aus Polen oder so. Ja, und dann standen ich und mein guter Freund. The arms race began. Und dann standen ich und mein guter Freund draußen vor der Tür. Und auf einmal kamen die von der Seite und haben uns das einfach ins Gesicht gesprayt. Und dann sind wir ungefähr 2 Stunden lang heulend mit kaputten Augen durch die Nachbarschaft gegeistert und sind von Haus zu Haus gegangen und haben gefragt, ob wir uns die Augen auswaschen dürfen. Und einer der Nachbarn war super nett und hat uns einfach eine Flasche Apfelkorn gegeben. Das hat gesagt, hier, im Keller ist ein Waschbecken, da könnt ihr das ausmachen. Ja, genau, einfach im Keller. So, zieht, aber bitte Hosen und Schuhe ausziehen, wenn ihr hier reinkommt. Ja, das war auf jeden Fall super toll und ich Red muss sagen, Jokes. Dieses Pfefferspray, was auch immer, grauenhaft. Und dann ist mir irgendwann noch in der Wohnung, hatte ich auch nochmal Pfefferspray, das hatte ich meiner Freundin geholt, weil die immer so maskulin auftritt und immer so gewalttätig ist. Wenn die, wir machen jetzt Liebe! Ja. Und damit ich mich wehren konnte. Und irgendwann ist mir das dann aus der Schublade gefallen, auf den Boden gefallen und dann war ein Loch da drin und es machte und dann habe ich das ganz schnell aus dem Fenster geworfen. Ohne nachzudenken, so wie ich die meisten guten Dinge in meinem Leben tue. Ich habe das Fenster vor zum Glück aufgemacht. Und es war nicht so eine Three Stooges-Nummer, wo ich dreimal versuche, durchs geschlossene Fenster zu werfen. Ja, und dann war das da draußen und zum Glück war keiner draußen im Garten. Tja. Ach schade, ich dachte, ich muss das noch genauer erklären. Das war mehr so ein Hinterhof, wo quasi ganz viele Mehrfamilienhäuser mündeten. Wo unten der kleine Kindergarten war und die hatten gerade eine Hofpause. Und nebenan war ein Krankenhaus und ich hatte es direkt ins offene Fenster vom OP geworfen. Das war die Asthmatiker-Intensivstation. Ja, nee, interessant. Mir ist sowas auch mal passiert. Also ich habe zwar selber nichts mit dem Pfefferspray zu tun gehabt, aber da war jemand auf einer Party und der hatte Pfefferspray am Start und das ist dann irgendwie, hat er dann das testweise mal versprüht und dann ja, war nicht mehr so viel mit Party. Das war dann ein bisschen doof. Bei uns ging die Party aber noch weiter. Also als wir wieder zurück waren, war alles okay. Wir konnten uns nur leider nicht, wir konnten quasi nicht so tun, als hätten wir damit nichts zu tun gehabt, weil es so aussah, als hätten wir 5 Stunden Grey's Anatomy geguckt und dabei ganz viel geweint. Ich wollte schon sagen, danach bist du erstmal 5 Jahre mit deinem Bühnenprogramm Blind Joe and the Acoustic Guitar durchs Land gezogen und hast dir einen Namen gemacht. Richtig. Nur dadurch habe ich die Kraft bekommen, offen vor Publikum zu reden, ohne ihn zu genau. Das war das Gute daran. Ich habe das Publikum nie gesehen. Hast du noch was? Hast du noch was anderes? Ich glaube, haben wir schon viel. Wir haben so viel dazwischen gelabert und so. Ich guck mal, wir haben also ein bisschen, ich würde gerne, aber das ist jetzt, würde glaube ich ein bisschen in den Rahmen springen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über Chemnitz reden, aber das können wir vielleicht noch mal nächste Woche machen oder so. Vielleicht also auch Chemnitz was Neues. And Aftermath, genau. Vielleicht erhängt sich der Justizminister von Sachsen ja auch noch, wer weiß. Vielleicht steht er wieder auf, der Flüchtling. Genau. Er ist gegen den Himmel aufgefahren. Genau, das würde ich gerne nochmal besprechen irgendwie, weil ich das auch ganz interessant fand, weil ich zum Beispiel, das greift jetzt vor. Das Problem ist, wir machen das nächste Woche, wenn bis dahin nicht wieder irgendwas Tolles Neues in der Polizei Sachsen passiert ist. Aber vielleicht können wir dann das Thema auch abrunden, weil es gibt ja nun mittlerweile wirklich viele Dinge, die in Sachsen in Verbindung mit Polizei und rechter Gewalt passiert sind. Also ich denke, dass das schon lohnend wäre, das vielleicht mal als gesamtes Thema zu handeln. Achso, ich habe übrigens einen Leserbrief bekommen. Und warum bekommst du immer die ganzen Leserbriefe und ich nicht? Ich habe diesen Leserbrief Liebes auf meine Twitter persönliche E-Mail bekommen. Ich habe die auf meine persönliche E-Mail bekommen und ich weiß nicht, wie die Person an diese E-Mail gekommen ist. Auf jeden Fall erstmal 5 Punkte für Detektivarbeit. Ich habe sie jetzt leider gerade nicht hier, weil mein Handy nämlich jetzt im Wohnzimmerraumschiff liegt. Und darin stand aber ungefähr so, alles cool, gefällt mir gut, aber die Person Aber ich weiß, wo du wohnst und wenn du nochmal einen Joke über die Person meinte, dass ich es sehr toll fände, wenn wir mehr Tagespolitisches aus Deutschland machen und nicht immer nur international. Denn momentan, bei aller Liebe zu Trump, passiert in Deutschland genug Scheiße. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger zitiert. Und ich glaube nicht, dass wir über den großen Teich gucken müssen. So. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Ich denke. Weißt du, was ich dazu sage? Da äußert sich jemand Kritik und dann sage ich, go fuck yourself, du hast uns einen Scheißdreck zu erzählen, was wir in unserem Podcast labern. Ich rede jetzt die nächsten 15 Minuten darüber, wie ich mir mal mit einem Taschenmesser aus Versehen in die Eiche geschnitten habe. So, fuck you. Go fuck yourself. Top, die Wette gilt. Max Röbel aus Köln wettet, dass er 15 Minuten lang darüber reden kann, wie er sich mal mit einem Taschenmesser in die Eiche geschnitten hat. Ja. Und wieder einmal habe ich das versprochen, was ich nicht halte. Sein Wettpate Sigmar Gabriel sagt dazu. Ich finde es erstmal super fantastisch. Ich möchte das encouragen, dass ihr uns weiter schöne Sachen schreibt, mit denen wir uns dann kritisch auseinandersetzen können. Ist eigentlich ein schöner Full Circle jetzt, ne? Dass wir jetzt nochmal wieder auf kritisches. Auf jeden Fall. Und vielleicht als letzte Nachricht machen wir als Lob und Dankeschön versteckte Schleichwerbung. Uns bedeutet es sehr viel, wenn ihr uns Feedback zu der Sendung gibt, wenn ihr uns schreibt, wie es euch gefallen hat, auch wirklich gerne, wenn es euch nicht gut gefallen hat. Wir haben irgendwann in den ersten paar Folgen gesagt, wir wollen keine schlechte Kritik. Das stimmt nicht. Wir wollen nur gute Kritik. Aber ja, also, du bist wieder ein Meister der Rhetorik, ich sag's dir. Also, Maschu vor Kanzler 2030. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Hörerbrief, Leserbrief, den ihr uns schreibt. Und Dickpics. Über jeden direkt Dickpics in unsere Snap-of-Chat-Pics. Glaubst du eigentlich, dass der große Otto Dix es heutzutage geschafft hätte, im Internet seine Pics zu verkaufen? So nach Google-Arbeit? Ich verstehe den Witz nicht. Der große Künstler Otto Dix, ob der heutzutage im Internet, der Witz wird immer besser, wenn man langsam spricht und wiederholt, ob Otto Dix im Internet seine Pics verkaufen könnte. Das war Creamspeak. Vielen Dank. Heute ungeschnitten mit den besten schlechten Jokes. Okay. Jenseits von Nebula B. Nebulon B. Nebulon B Cluster. Sollen wir aufhören für heute? Oder sollen wir noch ein bisschen darüber reden und gucken, ob wir aufhören und dann doch nicht? Hast du irgendwas Neues im Fernsehen? Wir haben uns einen Film angeguckt. Green Room. Fand ich super. Fand ich auch gut. Handelt davon, dass eine junge Punkband durch Amerika reist und die landen irgendwann im Schützenheim von irgendeinem Neonazi oder Skinhead-Club. Und, This leftist punk band decided to play a show at a Neonazi biker club. What happened next will blow your mind. Genau. Und mitspielen Captain Picard. Xavier und Anton Jelzin, der Chekhov vom... Berühmte Wodka-Vertriebs... Nein, der Chekhov vom neuen Star Trek. Star und der Trek, ist ja gestorben, der Schauspieler. Bei den Dreharbeiten zu Green Room. Nee, gar nicht bei den Dreharbeiten. Der ist überfahren worden von seinem eigenen Auto, weil es so scheint, als hätte er seine Handbremse nicht angezogen und dann hat ihn das Auto überrollt. Ein ganz grauenhafter Tod. Das ist so scheiße, sowas. Da will man genau, und deswegen mache ich keinen Führerschein. Genau aus dem Grund mache ich keinen Führerschein. Aber es kann auch dich treffen. Nein, kann es nicht. Nicht gesicherte Autos, zumindest. Die unsichtbaren Killer. Die unsichtbaren Killer, genau. Können sich Pegida nicht darum mal echauffieren? Das Gehirngerinnsel unter den Straßenverkehrsunfällen. Du, ich habe neulich auf einer Party mich mit einem Mediziner unterhalten. Er hat gesagt, dass bei jungen Menschen... Er hat also gesagt, dass ich Krebs habe. Hodenkrebs tatsächlich die häufigste... war der jetzt häufigste Todesursache oder so häufigste Fehl... Also oder unerkannte, nicht diagnostizierte Todesursache so? Oder irgendein Scheiß. Ja, also ich glaube, liebe Hörer im Alter von 16 bis 25, 26, schickt 30, uns bitte ein paar Bilder von unten rum und wir gucken uns das mal an. Ich weiß, dass ihr das sowieso schon regelmäßig macht, aber knotet euch mal irgendwie, knetet euch mal in regelmäßigen Abständen oder duscht mal ordentlich kritisch, setzt euch kritisch mit eurem Hodensack auseinander, knetet den mal ordentlich durch. Wenn ihr da komische Klümpchen findet, fragt euren Arzt. Nee, warte, Klümpchen sind normal. Nee. Also nicht die zwei großen, ne, sondern noch, gut. Noch andere. Ja. Und das andere ist, ich glaube, der Typ sagt das einfach nur in der Hoffnung, dass irgendwer sagt, ach scheiße, du kommst mal ganz kurz mit mir aufs Bad und guckst dir das mal an. Ich glaube, das ist der absolute Renner auf Partys, zu sagen, du weißt du eigentlich, dass die meisten Leute, wusstest du, dass 95% aller Menschen an Hodenkrebs sterben? Also, ich kann mir jetzt mal ganz kurz angucken, weißt du da... Also, auch so, ne? An dieser Stelle der Aufruf. Trump hat es gesellschaftsfähig gemacht. Grab her by the pussy. Vielleicht wollte Trump liebe Damen einfach der, nur eine Prostata-Untersuchung machen. Liebe Damen der Schöpfung, greift doch auch mal beherzt eurem männlichen Gegenüber einfach mal an den Hodensack. Wenn er vorher sexistische Kommentare gemacht hat, extra fest zuquetschen. Ja. Und am Ende sagen, das war nur eine Untersuchung. Und das war nur eine Hodenuntersuchung, genau. Erinnerst du dich eigentlich noch an Crocodile Dundee? In der Szene, wo er guckt, ob die Frau eine Frau oder ein Mann ist, und er greift der Frau auf offener Straße zwischen die Beine. Kannst du heutzutage auch nicht mehr machen, ne? Also jetzt nicht nur den Akt, sondern sowas in einem Film zeigen. Mit so einem Tongue-in-Cheek-Humor. Ich kann das jetzt wieder auf Wahrheitsgehalt. Also es gibt in Crocodile dann die 15 The Croconing. ich glaube Teil 1 oder 2, da ist Crocodile Dundee und die ganze Story ist dieses typische Fish out of water, wenn dir das sagt, als Filmgenre. Ja. Ne? Also er kommt dahin und kommt gar nicht damit klar, denn er ist Australier. Genau. Ja. Und dann sieht er irgendwann auf der Straße eine Frau, die ist sehr Burschikos, glaube ich. Oder, sie war sehr dick. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich möchte niemandem zu nahe treten, der burschikos oder dick ist. Und dann, und ich glaube, sie redete auch sehr tief. Und dann griff ihr Crocodile Dundee, aber richtig beherzt, zwischen die Beine, um herauszufinden, ob es Frau oder Mann ist. Ja. Quasi der Trump. The Trump. Nur von vorne. The Trump way of doing also der it. Guckt ihn wenigstens nicht hinterm Rücken. Ne? Aber, weil wir eher für medizinischen Gründen und generelles Interesse. Ja. Auf jeden Fall, das war's mit unserem Filmtipp. Green Room und die Szene, wo Crocodile Dundee einer Frau zwischen die Beine greift. Unsere beiden Filmtipps der Woche. Hast du noch irgendwas anderes? Hast du noch Filme und Serien? Überziehen wir heute eigentlich? Filme, Serien. Ich muss gleich los. Ach, du musst gleich in die Space-Dusche meine Hodenknoten kneten. Ich glaube, ich mache auch. Ich hab schon Knötchen drin. Ich muss sie jetzt wieder ein bisschen rauskneten, weil, ne? Space-Krankenversicherung kann ich mir nicht leisten. So. Also das ist viel zu teuer hier oben. Wenn du einmal in die private Space-Krankenversicherung gewechselt bist. Niemals an dieser Stelle, Kinders, eine Life-Lessons. Knoten. Niemals als private Space-Krankenversicherung abschließen. Niemals. Bleibt in der gesetzlichen, solange ihr könnt. Es sei denn, ihr seid super reich oder. Kein Oder. Bleibt drin. Führt nur zu Unfug und wenn dann wirklich irgendwann die Knötchen kommen und wir wissen jetzt ganz sicher, dass 95% aller Männer Knötchen in den Hoden haben. 95% aller Hodenknoten sind tatsächlich Männer, also haben wir das auch bewiesen. So, 95% aller Hodenknoten sind Überreste und Fingernägel von Donald Trump. Okay, haben wir uns hier wieder auch erfolgreich die letzten 15 Minuten durch die Sendung gestammelt. Es war mir mal wieder ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. Jetzt an dieser Stelle würde ich sagen, bevor wir uns verabschieden, jetzt lass uns doch nochmal die Nachricht vom Sleutch hier anhören. Wir müssen immer noch wissen, diesen Miss Universe Laden in die Luft springen. Hast du die Kassette da? Ich habe die Kassette da. So, okay. Hier, ich hole die mal eben raus. Genau. Bitteschön. Guck mal, guck mal, wie es geht. Ich schau mal so lange, genau, was Passwort. Hier in diesen Rucksäcken ist. Ja, schau mal rein. Alles klar. So, meine Herren, willkommen an Bord. Ihr Auftrag lautet wie folgt. Infiltrieren Sie die Mistral und zünden Sie die Bombe während der Preisverleihung. Da wir momentan keine Attentäter entbehren können und wir ihnen die Möglichkeit geben wollen, weiterhin für uns zu arbeiten, erfordert der Auftrag keine Selbstauslöschung. Das heißt, dass sie einen Fluchtplan brauchen. Da sie intergalaktisch gesucht werden, haben wir ihnen zwei Verkleidungen und falsche Papiere mitgegeben. Sie werden als Catering-Kräfte eingeschleust. Die Bombe muss unter dem Buffet platziert werden. Wie sie das hinbekommen, ist allerdings ihre Sache. Wichtig ist nur, dass die Bombe mit dem Fernzünder zur Verlesung der Gewinnerin gezündet wird. Nach geglücktem Anschlag werden wir Ihnen die Koordinaten unseres Hauptquartiers zukommen lassen. Viel Glück, meine Herren. Die Organisation zählt auf Sie. Ach du Scheiße, das müssen wir umgehend an Sudeldinger weitergeben. Ja. Der muss sich überlegen, wie wir... Nee! Sag mal, hat er uns vielleicht doch noch eine zweite Bombe mitgegeben? Ich wollte wirklich nur kurz reingucken und jetzt ist mir hier beim Aufmachen irgendwie die Bombe runtergefallen. Und du hast ja auch noch eine Bombe und das ist ja echt unfair.